Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. So, jetzt haben wir wieder einen Film geguckt. Ja. Sowas. Alte Filme. Ja, ja, aus meinem Teil Deutschland sozusagen. Einen alten Defa-Film. Einen alten Defa-Film. Wer sind wir denn? Du bist der Steffen. Ja. Und ich bin die Freundin vom Nerd. Genau. Ja, dieser Nerd, ich mache diesen Nerd kalt. Ich glaube, der bist du auch. Oh, ja, das könnte sogar tatsächlich fast sein. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, der Sendung mit dem Nerd und der Freundin vom Nerd. Und dem Freund von der Freundin. Und der Freundin vom Nerd. Becky und Christopher von den KulturpessimistInnen haben den Dezember ausgerufen. Ja! An dem wir gerne uns beteiligen, weil es gibt gelegentlich mal so Diskussionen über Filme, die du aus deiner Kindheit kennst, die ich aus meiner Jugend kenne. Und wir stellen dann doch fest, wir sehen das manchmal anders. Ja. Manchmal auch nicht. Ja. Wie sich vielleicht heute in der Sendung auch herauskristallisieren wird. Kleiner kurzer Disclaimer, es ist noch November, wenn wir das aufnehmen, weil wir vorproduzieren müssen. Dezember ist wieder voll mit anderen Produktionen, deswegen, wir sind gerade angefangen mit den Filmen gucken und das passt gerade irgendwie gut in die Zeit. Wir haben gerade ein freies Wochenende, deswegen machen wir das. Ja, das Programm entnehmt ihr einfach den Shownotes, was hier gleich noch kommt, das habt ihr da längst gelesen. Das müssen wir euch nicht vorstellen. Was verbindest du mit Filmen aus der DDR? Die haben so was ganz Typisches in meinen Augen. Aber sag du das mal zuerst, du bist damit ja groß geworden, also viel stärker als ich. Ja, ich glaube, das ist das, was ich tatsächlich in erster Linie mit diesen Filmen verbinde, dass ich damit aufgewachsen bin. Weshalb ich, glaube ich, immer nur, wenn ich die in der Wiederholung sehe, so wie jetzt, Sachen feststelle, die so typisch waren oder die ich merke, dass ich die nie in Westfilmen gefunden habe. Also so ein gewisser frecher Ton, der dabei ist, so eine gewisse Wildheit und ein sehr angenehmer Fokus auf die Bedürfnisse von Kindern in den Filmen, wenn es Kinderfilme sind. Das würde ich so aus meinem Eindruck von heute tatsächlich bestätigen. Also das ist wirklich so ein, nicht, dass Kinderfilme gerade in den 70ern im Westen nicht auch rotzfrech waren. Also gerade so Ratz und Rübe, wenn man dir das noch fast sagt, das war sowas ganz typisch für Kinder. Das war richtig, richtig frech. Also das war, also die haben in den 70ern, glaube ich, in den 70ern das Kinderfernsehen von links umgedreht. Also das war, das war sehr kontrovers und das war sehr kontrovers von Lehrern und anderen ein bisschen empfunden worden. War aber, wie du gerade schon gesagt hast, tendenziell eher nicht die Regel, sondern Kinderfernsehen aus dem Westen war eher so angepasst, glaube ich. Also sehr, sehr pädagogisch wertvoll. Wenn man so die frühen Jahre der Sesamstraße kennt, der deutschen Sesamstraße, was fantasievoll gewesen ist durchaus, aber doch sehr spießig. Also das war so dieses Biedermeier-Ding so ein bisschen. Das war auch in der Sesamstraße zu finden. Und ja, keine Ahnung. Und das ist, wir gucken jetzt, seitdem ich mit dir zusammen bin, öfter mal einen Ostfilm, was ich ganz schön finde. Und Beckys Ansatz der ganzen Sache ist, so die ganzen Defa-Märchenfilme zu gucken. Davon gucken wir heute auch zwei, glaube ich. Ne? Das sind beides Defa-Märchenfilme. Ja. Die anderen beiden. Und dann noch einen, ja, wie du mal lange Zeit gesagt hattest, so ein Defa-Klassiker auch tatsächlich. Ja. Ne? So ein das ultimativen Ost-Kultfilm. Klassiker und Kultfilm. Den ich bis vor kurzem nicht kannte. Den haben wir jetzt nicht nochmal neu geguckt, weil er noch relativ frisch ist. Anfangen möchte ich aber mit dem Film, den wir gerade gesehen haben. Moritz in der Litfaßsäule. Ja. Und wir haben den Film jetzt gerade geguckt und ich weiß immer noch nicht, ob ich den schon mal gesehen habe oder nicht. Vorher hätte ich garantiert gesagt, ja, hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Ich glaube aber schon, Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich meine, dass ich ihn mal gesehen habe als Kind oder als Jugendlicher. Irgendwann kamen die ganzen DEFA-Filme ja auch in den Westen, also mit Öffnung der Mauer eben auch zu uns rüber. Und viele davon sind dann ja auch hier im Westen Kult geworden. Zu einem Mega-Kultfilm insgesamt Deutschland, kommen wir ja später noch. Bei Moritz in der Litfaßsäule wusste ich es nicht. Und vielleicht habe ich es auch mal was anderem in Verbindung gebracht, was damit nichts zu tun hat. Ich kann aber vorwegnehmen, dass der ziemlich gut ist. Also das ist ein sehr, sehr schöner Film. Du darfst wie immer die Story zusammenfassen, weil ich das nicht so gut kann. Yes. Es geht, wie der Titel vermuten lässt, um Murat. Der ist in der Grundschule, also 9, 10 Jahre alt ungefähr vielleicht. Also 9 bis 10, nicht 19. Mit 19 in der Grundschule. Ich kenne Leute, die haben das geschafft. Zumindest benehmen sie sich heute so. Und Moritz ist ein, man könnte sagen, ein langsames Kind. Der ist sehr fantasievoll, der denkt über vieles nach und der träumt manchmal auch ein bisschen vor sich hin und der macht sich ganz viel im Kopf, was dazu führt, dass er nicht so schnell und fokussiert ist, wie die Erwachsenen das gerne hätten. Sein Papa ist Sparkassenberater, nimmt sich immer ganz viel Arbeit mit nach Hause, hat keine Zeit. Hieß das in der DDR auch Sparkasse? Ich glaube, das hieß auch Sparkasse, ja. Sonst war das einfach, nicht so genannt. Oder ist Sparkasse einfach nur so ein Begriff wie Konsum? Es könnte sein, dass es auch einfach nur so ein allgemein, ich weiß es nicht mehr tatsächlich, weil Sparkasse? Mit Banken habe ich mich mit 7 noch nicht beschäftigt. Kein Blick für die Zukunft. Nee. Guck mal, ich hatte kein Geld mit 7. Was haben mich da Banken interessiert? Das kannst du über den halben Osten sagen. Also das ja. Und na, der Lieblingsspruch vom Papa ist, dass ein Mensch vor allem in erster Linie lernen muss, sich seine Zeit einzuteilen. Und das kann Moritz halt so gar nicht. Der ist einfach, der reagiert auf das, was ihm vor der Nase ist, mehr oder weniger. Oder welche Gedanken ihm gerade in den Kopf kommen und nicht das, was von ihm gefordert wird. Er ist auch nicht so gut in der Schule. Nicht, weil er den Stoff nicht könnte, aber er kriegt in Mathearbeiten eine 4, weil er die Hälfte der Aufgaben nicht schafft, weil er so langsam ist dabei. Und er kriegt eigentlich von allen Seiten immer zu hören, jetzt mach doch mal schneller, jetzt beeil dich doch mal, jetzt halt dich mal ran und so. Und das nervt ihn irgendwann so sehr, dass er abhaut von zu Hause. Nachdem er aber tatsächlich seinem Vater gebeichtet hat, dass er einen Tag in der Schule geschwänzt hat und diese 4 und 5 in Mathe bekommen hat und der Vater sehr toll darauf reagiert hat. Kommen wir dann später nochmal. Genau, und dann gibt's aber eben an dem gleichen Abend noch ein Gespräch, wo der Lehrer zu Hause ist bei Moritz und mit dem Vater redet und die sagen, naja, und der muss jetzt schon mal schneller werden und das würde den Vater ja auch nerven, dass Moritz immer so langsam ist und so. Und dann platzt Moritz so ein bisschen der Kragen und er beschließt abzuhauen und versteckt sich in der Litfaßsäule. Wo der Straßenkehrer seine Besen aufbewahrt und verbringt da eben so ein bisschen eine Ausreißerzeit, trifft da eine sprechende Katze, eine tolle, erlebt so ein bisschen Abenteuer auch mit Zirkus und trifft verschiedene Leute, die er belauscht, die er beobachtet von der Litfaßsäule aus. Natürlich fangen alle ringsrum an, nach ihm zu suchen, Eltern, Polizei etc. Die Lehrer machen sich Vorwürfe und Sorgen so ein bisschen. Und dann ist eben... Spoiler ich jetzt? Der Film ist über 30 Jahre alt. Ja. Okay. Also ganz ehrlich. Also es kommt dann tatsächlich dazu, dass ihm an dieser Litfaßsäule so ein bisschen langweilig wird und er zunehmend eben versteht, okay, er kann nicht immer das Kind bleiben, das er ist, aber er muss sich vielleicht auch nicht hundertprozentig überall anpassen. Ja. Er hat ein sehr schönes philosophisches Gespräch mit dem Straßenkehrer tatsächlich, dem hilft er eines Morgens bei der Arbeit. Und also mehrere auch tatsächlich. Ja, mehrere. Nur eins. Und der erklärt ihm halt auch, naja, es kommt ja nicht drauf an, welchen Beruf du machst, sondern wie du ihn machst letzten Endes. Und wenn du damit glücklich bist, ist das doch in Ordnung. Und dann ist es egal, ob du Straßenkehrer oder Bankberater oder sonst irgendwas bist. Es muss halt irgendwie zu dir passen und du musst da die Einstellung zu finden und so. Und das ist so ein bisschen die Essenz, die er dann mitnimmt aus dem Gespräch. Und eines Nachts entdeckt er dann durch so ein Kuckloch, das er in dieser Litfaßsäule hat, dass sein Vater da die Straße runterkommt. Klettert auf das Dach von der Litfaßsäule, also von innen. Der Vater entdeckt ihn und freut sich total. Und die beiden umarmen sich ganz herzlich und Moritz geht wieder mit nach Hause. Und damit endet der Film mehr oder weniger. Ich würd den Film, so wie er ist, als einen sehr typischen, klingt bescheuert, weil ich längst nicht so viel gesehen habe, um das wirklich beurteilen zu können, aber in meiner Wahrnehmung einen typischen Ostfilm. So ein bisschen so dieses herrschende Establishment, zwar vordergründig aufwühlen, aber am Ende des Tages doch alles wieder auf diesen sehr angepassten Status quo zurückzuholen. Das Kind wieder zurück in der Familie. Du hast deinen Platz in der Gesellschaft, selbst wenn du die niedere Arbeit machst, wie der Straßenkehrer, du bist wertvoll für uns. Das sind alles so Dinge, die man so von der DDR und auch von dem Regime der DDR eben so ein bisschen kennt, so diese Botschaft, so dieses, du gehörst dazu, auch wenn du das nicht so gut kannst, du bist langsam in der Schule, trotzdem bist du ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft. Das ist keine schlechte Botschaft, Es ist am Ende des Tages aber doch irgendwo eine Art Propaganda, die in diesem Film auch transportiert wird. Also Also es ist viel, es ist natürlich viel sozialistische Botschaft drin in dem Film. Ich finde tatsächlich, heutige Filme haben oft zu wenig davon. Ja. Zu wenig Propaganda? Nee, zu wenig Soziales tatsächlich. Oder zu wenig soziales Gefüge, das in irgendeiner Art als positiv dargestellt wird auch. Weil es geht auch so ein bisschen über die Familie hinaus. Du warst ganz überrascht, dass der Lehrer dann abends zu Hause saß beim Vater. Und ich habe dir erklärt, also meine Eltern sind ja beide Lehrer. Ja. Das war nicht unüblich in der DDR. Da war diese Vernetzung zwischen Lehrern und Lehrerinnen und Eltern viel enger, viel engmaschiger. Und die haben vor allem an einem Strang gezogen. Das war nicht so wir gegen die und irgendwie auf dem Kopf des Kindes wurde es ausgetragen oder so, oder auf dem Rücken des Kindes. Sondern die haben an einem Strang gezogen und versucht rauszukriegen, okay, wie können wir dafür sorgen, dass dieses Kind in diesem System irgendwie Fuß fasst und aufgefangen ist. Ja. Und das fand ich sehr schön, das war ein sehr toller Ansatz so. Und Die Szene ist halt wirklich so, dass der Vater mit dem Lehrer dann eben, weiß ich nicht, am Esszimmertisch sitzt und beide haben halt ein halbes Glas Bier voreinander stehen. Genau. Also eine Flasche steht in der Mitte, die haben sich dann eben geteilt. Und das Ganze ist also wirklich eine sehr soziale Begegnung in dem Moment, auf Augenhöhe auch. Ja. Das ist halt schon so ein bisschen diese Genossenschaft halt letzten Endes auch so. Ne? Also das war dann schon so in einem gewissen Rahmen so ein Selbstverständnis letzten Endes auch, dass es nicht diese Zweiklassengesellschaft gibt oder Mehrklassengesellschaft, wie auch immer, wie wir sie im Kapitalismus häufig finden, sondern eben wirklich dieses, egal welchen Beruf du machst, du bist ein Teil dieser Gesellschaft und deshalb gehörst du auf Augenhöhe behandelt und gehörst dazu. Ich fand das jetzt auch nicht schwierig in dem Sinne. Mhm. Ich fand es aber hinterfragungswürdig. So, warum transportiert gerade ein Kinderfilm genau diese Botschaft und wieso kriegt man. Also ein westlicher Kinderfilm wäre die andere Richtung gegangen und hätte ihm, weiß ich nicht in der Litfaßsäule sich verstecken lassen, sondern hätte ihm im Zirkus spielen lassen. Mhm. Und dann hätte die Szene wahrscheinlich da, oder der Film da geendet, dass sie ihn von dort mit nach Hause nehmen, aber er ein Stück weit seine Freiheit sich hätte erarbeiten dürfen. So, das ist das, was ich sage, wenn ich sage, das ist ein typischer Ostkinderfilm, weil einfach dieses. Also für ihn ändert sich nichts, außer die Erkenntnis, dass er so, wie er ist, okay ist. Mhm. Und das wäre in einem westdeutschen Film, hätte sich diese Erkenntnis anders manifestiert und er hätte sie anders, es hätte sein Leben anders verändert überhaupt erstmal verändert. Mhm. Und das ist ja hier nicht der Fall, sondern er geht einfach nur wieder zurück in das Leben, was er vorher hatte und macht mit seinem Vater vielleicht noch so eine kleine Abmachung ab oder sowas. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass dass da jetzt für ihn sich, also ich will gar nicht sagen, dass sich was ins Negative verändert hätte. Es ist sicherlich auch ein bisschen positiver als vorher, eben durch diese Erkenntnis. Er hat aber auch nicht so wirklich viel dadurch gewonnen, habe ich den Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass das so ein bisschen bei dir deshalb entstanden ist und bei mir vielleicht nicht so sehr. Weil für mich ist es halt eine gesellschaftliche Entwicklung. Ja. Also Moritz ist nicht der Einzige, der was lernen muss, sondern auch die Erwachsenen, die ganze Zeit keine Zeit haben, ihn drängeln, nicht darauf eingehen. Die Einzige, die nichts dazugelernt, ist diese doofe Lehrerin, die er hat, die, als der Vater in der Schule ist und nochmal die Mitschüler von Moritz bittet, bei der Suche zu helfen, ihm dann im Schulflur begegnet und sagt, naja, er ist halt ein Sonderling. Und der Vater geht entrüstet weg und sagt, er ist kein Sonderling. Ja, ja. Und Moritz ist kein Sonderling. Er ist einfach. Er hat einen anderen Fokus, eine andere Art, auf die Welt zu gucken. Und die Einzige, die nicht dazulernt, ist diese Lehrerin. Der Lehrer sagt auch im Gespräch mit der Klasse, wir haben alle Fehler gemacht im Umgang, ich vor allem auch, ich nicht zuletzt. Und das ist sowas, auch diese Umwelt von Moritz muss lernen, dass Menschen wie Moritz dazugehören und dass man auf die eingehen muss. Was eigentlich was Integratives hat. Und das ist was der Film mittransportiert. Das ist wahr. Es wird nicht alle, also Moritz ist nicht der Einzige, der was stemmen und leisten muss, sondern er muss lernen, dass er mit seiner Art immer mal wieder aneckt vielleicht und dass man da vielleicht ein paar Kanten abschleifen kann. Und auf der anderen Seite, das zeigt der Film allerdings nicht mehr, wenn Moritz wieder bei der Familie ist, sondern vorher, haben halt auch die Erwachsenen oder die Familie um ihn herum diese Entwicklung mitgemacht, zu sagen, naja, aber er fehlt uns. Also er nervt uns manchmal mit seiner Trödeligkeit und mit seiner Langsamkeit, aber er fehlt uns, er ist ein Teil von uns und wir müssen gucken, wie wir ihn dann besser integrieren können. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Also ja, es ist richtig, er kann sich, also das ist, glaube ich, das Einzige, was die DDR halt auch nicht wollte und deshalb im Film auch nicht zeigt. Das Aussteigertum funktionierte nicht in der DDR. Ja. Du hattest Teil der Gesellschaft zu sein. Du konntest nie sagen, hier, ich werde Leuchtturmwärter und gehe jetzt weg und mache meinen eigenen Weg, was im Film vorkommt. Sacramento. Genau. Das war was du in DDR-Filmen sicher nicht findest als Botschaft, von wegen, es ist auch okay, wenn du ein Aussteiger bist. Aber die sagen auch nicht, du musst dich komplett nur noch anpassen, sondern die sagen mal, es muss ein Wechselspiel sein zwischen den Individuen, die ihren Platz finden wollen, und der Gesellschaft, die diesen Individuen ja einen Platz bieten möchte. Also ja. Die Gesellschaft ist ja daran interessiert, dass alle Individuen da einen Platz haben in dieser Gesellschaft. Was mich so ein bisschen in der Mitte des Filmes oder ja, nach dem ersten Drittel, nach diesem Einführungsdrittel dann erst irritiert hat und womit ich dann doch sehr zufrieden war, war so dieser Wechsel ins Fantastische. Und es wird ja auch nicht so ganz hundertprozentig geklärt, ob das jetzt nur seine eigene Wahrnehmung ist, um sich halt da eine Realität zu schaffen, mit der er besser klarkommt, oder ob diese sprechende Katze, Stop-Motion-Katze, die ist großartig. Großartig lustige, sehr, sehr verschrobene, so eine alte Dame irgendwie als Katze, in dieser Litfaßsäule, die da eben wohnt und mit ihm spricht und so ein Ratgeber ist, ihm fand irgendwelche absurden Geschichten erzählt, wo man auch nicht weiß, ist das jetzt Wirklichkeit oder ist das seine Spinnerei oder auch ihre Spinnerei. Ich gebe ja durchaus zu, dass in der Filmrealität diese Katze existieren kann. Ob dann die Katze auch nochmal Quatsch erzählt, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Es ist so, diese Katze ist dann so ein Moment, also sie taucht erst auf, so Zeichentrickaugen im Dunkeln, und dann guckt sie aus so einem Eimer raus, und ich dachte, okay, das ist jetzt nur ein Moment, weil sie keine richtige Katze kriegen konnten für die Szene oder wir keine. Wir hatten ja nichts im Osten. Nee, aber yeah. Katzen sind noch mal schwieriger für Filme zu interessieren als Hunde, viel, viel schwieriger. Meine Katze muss halt Bock da drauf haben. Katzen lassen sich in der Regel nicht so leicht dressieren, um Dinge zu tun. Also ein Hund, kommt ja so ein Bobtail, glaube ich, ist das. Ja, genau. Kommt ja auch da drin vor. Dracula, großartig. Fantastisch. Da war ich mir nicht ganz sicher, ist das jetzt nur für einen Moment, aber sie wird dann ja für die zweite Hälfte des Filmes eine Nebenfigur, eine ziemlich tragende. Die Namen nämlich, glaube ich, nicht behalten. Nee, nur Katze. Nur Katze. Er ruft auch nach, als sie sich streiten, das eine Mal ruft eh Katze hinterher, als er sie zurückholen will. Und sie wohnt offensichtlich auch in dieser Litfaßsäule. So eine Klappe, durch die sie immer durchgehen kann, so eine kleine Runde, und geht da ein und aus und muss dann eben diesen Wohnraum plötzlich mit ihm teilen. Und dann stehen nicht nur ein Konflikt, sondern mehrere. Also immer wenn die beiden aufeinandertreffen und sie eine Geschichte erzählt, wird sie doch, also ihm zu viel, ihr zu viel. Und er schreit sie, glaube ich, irgendwann auch an, ich will deine irrsinnigen Geschichten irgendwie nicht mehr, schmeißt versehentlich noch irgendwie einen Besen um, trifft sie damit halb und dann haut sie ja dann auch tatsächlich irgendwann ab. Und es ist so ein, ich fand das sowas, also das ist so eine Sache, das hätte ich in einem Hörspiel erwartet oder in einem Trickfilm oder sowas, dass eine sprechende Katze auftaucht und dass sie sich wirklich in Anführungszeichen die Mühe machen, so eine auch sehr skurril aussehende Stop-Motion-Katze, die sich auch ein bisschen anthropomorph bewegt, das hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Das ist eben auch so einer dieser Faktoren, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal gesehen habe, weil das hätte ich mir gemerkt. Also das ist, glaube ich, so ein Element, da hätte ich drauf mich dran erinnert. Also. Und ich habe noch gesagt, ich wusste es einfach auch nicht mehr. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass ich den gesehen habe als Kind, aber sehr früh. Und ich konnte mich nicht mehr an diese Stop-Motion-Katze erinnern, aber ich glaube einfach deshalb, weil ich das als Kind gar nicht so hinterfragt habe, dass das keine echte Katze ist. Weil die im Film als Figur funktioniert einfach so. Und das war für mich wie noch ein Schauspieler dahingesetzt, eine Schauspielerin und so. Weshalb das für mich gar nicht so prägend war, dass da diese Stop-Motion-Katze drin war, offenbar. Und das sind so Elemente und auch so ein, wie sagt man denn, so eine Umleitung ist nicht das richtige Wort, aber sondern die Spur daneben, dieses Fantastische, was ja irgendwann auch in den Pippi Langstrumpf-Filmen passiert ist. Die waren ja am Anfang noch alle ziemlich grounded. Das waren so kleine Abenteuergeschichten. Und dann sind sie irgendwann übers Meer gefahren, auf diese Pirateninsel. Yeah. Und dann haben sie irgendwann diesen Klebstoff gekriegt. Und Pippi konnte mit diesem Fahrrad fahren, wo keine Räder mehr dran waren. Sie konnte mit dem Auto fliegen, weil sie den Arm gewinnt hat. Also diese Pippi Langstrumpf-Geschichten wurden halt mit der Zeit auch immer surrealer und immer so ein bisschen fantastischer. Und das war halt dann auch so ein Moment, wo es so aus diesem doch sehr gut bürgerlichen, das hätte halt bis dahin auch eine Geschichte von Erich Kästner sein können. Das stimmt. Dann plötzlich in dieses Fantastische abdriftet. Und ich glaube, das macht diesen Film auch so besonders, so dieser Spagat zwischen diesen beiden Tönen. Das kriegt der Film ausgezeichnet hin, weil die Katze halt auch mit niemand anderem zusammentrifft, außer mit ihm. Ja, ne? Genau. Es könnte sein Jiminy Cricket sein, so ein bisschen. Ne? Also beziehungsweise alles, wo sie sonst mit Leuten zusammentrifft, wie zum Beispiel diese Brauereiszene. Ja. Das ist ja wieder so eine Geschichte, die sie erzählt. Man weiß es halt auch nicht. Es ist halt eine Katze, du kannst ihr nicht trauen. Du weißt nicht, was stimmt und was stimmt nicht. Ja, ich fand das ganz witzig, dass für mich altbekannte Sachen drin auftauchten, wo du nachgefragt hast, zum Beispiel Kindertag. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der in Marvels Kinderland auftauchte. Ich glaube fast nicht, weil es einfach nicht zu der Zeit spielte. Nee. Kindertag ist der 1.6. Und wurde richtig groß gefeiert. Das ist so ein bisschen das Äquivalent zum Frauentag, zum Vatertag, den wir in der DDR auch gefeiert haben, an Christi Himmelfahrt. Heute eben für die Kinder. Heute ziehen sie saufen im Ballerwagen durch die Gegend. Ja, das war auch früher schon so, glaube ich. Also, okay. Also, wobei Vatertag in meiner Familie erst quasi größer gefeiert wurde, als ich so 7 war, da war die Wende schon rum. Hm. So, und dann sind wir halt da immer so Kurzurlaub gefahren. Egal. Kindertag ist tatsächlich so ein DDR-Ding. Weil in der DDR Kinder wirklich schon sehr in die Gesellschaft auch integriert waren. Ja. Die waren kein Nervfaktor, sondern die waren, dass das gefeiert wurde. Deswegen gab es eben auch den Kindertag. Und es ist auch heute noch so hier im Osten tatsächlich, dass viele Geschäfte, die für Kinder da sind, also Kinderbuchhandlungen, Spielgeschäfte etc. pp. Comicshops? Eventuell, müssen wir mal rauskriegen. machen am Kindertag irgendwas Cooles. Die machen da Veranstaltungen, die Verlosungen, weiß ich nicht, Büchsen abwerfen, irgendwie sowas. Die Kinder kriegen Geschenke zum Kindertag. Ich habe zu jedem Kindertag ein Geschenk bekommen. Aha. Ich kriege das heute, glaube ich, noch. Also zumindest kriege ich einen Glückwunsch von meinen Eltern zum Kindertag. Ist das so? Ja, und ein Schokolädchen oder sowas. Wir sind schon über 2 Jahre zusammen, das habe ich nie bewusst wahrgenommen. Siehst du mal. Ich kriege diese Nachrichten ja auch nicht. Nee, das ist richtig. Und du redest ja immer nicht mit mir. Ich habe aber immer die Schoki mit dir geteilt. Hast du echt, hab ich deine Kindertagschokolade gegessen? Du hast einen Teil davon abgekriegt, ja. Oh, ja. War mir bis heute nicht bewusst. Tut mir leid. Ja, das ist okay. Ich bin ignorant. Nee. Ich bin das Problem. Das Witzige ist, meine Vorgängerin in der Verlagsvertretung, von der ich den Job übernommen hatte, die kommt aus West-Berlin. Mhm. So. Und die kannte das halt auch nicht. Okay. Den Kindertag. Und hat dann, als sie das mal jemand erzählt hat, versucht bei ihren Eltern über 20 Jahre Kindertagsgeschenke nachzufordern. Aber die haben sich nicht drauf eingelassen. Nee, der müsste schon im Osten aufgewachsen sein. Ja, und du hast halt auch, also Schuleinführung ist für Kinder im Osten ein Riesending gewesen. Ja, das also war's. Nicht nur so Familie und Kaffee und Kuchen und okay. Dann war es wieder vorbei, sondern es ist wirklich ein großes Fest. Das wird in der Schule groß gefeiert, da gibt's einen Festakt. Du hast oft irgendwie so die Nachbarskinder mit eingeladen, wenn die nicht selber Schuleinführung hatten. Oder das haben alle in der Hausgemeinschaft im Hofenfest gemacht oder so. Das war ein Riesending. Kinder wurden gefeiert in der DDR. Schulbeginn, das war was total Sachliches, habe ich den Eindruck im Westen. Nee, das war bei uns nicht so. Du kriegst also diese Schultüte, die schon, glaube ich, deutschlandweit etabliert. Und da ist dann Süßigkeiten, Obst und Schreibkram drin. Mhm. Also wie so eine Schultüte halt aussieht. Und dann wirst du in die Klasse gesetzt, dann stehen deine Eltern hinten im Hintergrund. Das ist mega peinlich, weil du keinen Bock auf deine Eltern hast irgendwie. So. Und dann wirst du da in diese Schule abgesetzt und also den ersten Schultag ist, also in meiner Wahrnehmung war das was sehr Sachliches. Nee, das war bei uns wirklich ein Fest. Also erstens war in den Schultüten auch viel zum Spielen drin. Ich habe sehr schöne Plüschkatzen damals bekommen. Ja, bei mir war ein Plüschtier und eins von diesen Plastikflugzeugen mit Styroporflugzeugen mit dem Propeller, Plastikpropeller, die war darin. Ich hatte auch nicht nur eine Zuckertüte. Also in der DDR hieß es auch Zuckertüte, nicht Schultüte. Was einfach dann auch nochmal so einen Geschenkcharakter mehr hat, wenn du Zuckertüte sagst, weil es ist was Süßes mit Naschereien drin und so, auch ohne Ende Naschereien drin. Die Schultüten haben dann die Lehrer geraucht. Nee. Ich habe eine von meinen Eltern bekommen, ich habe eine von meinen Großeltern bekommen. Ich habe ganz viel zur Schuleinführung bekommen tatsächlich, an das ich mich nicht mehr so genau erinnere, weil es einfach doch schon fast 30 Jahre her ist. Oh Gott. Ja, du bist bald 36. Ja. Hätte ich das nicht laut sagen dürfen. Ich bin mit 7 eingeschult worden. Doch, das ist so, okay. Also es sind 28 Jahre jetzt tatsächlich, die es her ist. Aber tatsächlich, mein Bruder hat zu meiner Schuleinführung eine kleine Schultüte bekommen. Meine Mama, die Lehrerin, es hat ganz oft für ihre Klassen, wenn sie Klassenleiterin war, so kleine Schultüten als Geschenk, als Willkommensgeschenk für die Schülerinnen und Schüler gepackt, wo dann Süßigkeiten drin waren. Oder auch für ihre Abschlussklassen zum Abschied nochmal so eine kleine Schultüte. Also so diesen Feiercharakter und diesen Spaß und es ist was Schönes und was Gutes und wir tun euch damit was Schönes Charakter an die Schule knüpfen konnte die DDR sehr gut tatsächlich. Also als wir uns den ersten Abend gesehen haben, wo wir uns in Stuttgart kennengelernt haben, wo ich zu dir gefahren bin, hast du von mir eine Schultüte und eine Zuckertüte bekommen, wenn du dich erinnerst. Ja. Weil du mir davon erzählt hast. Also die Geschichte kannte ich, dass das in der DDR wo groß war. Und dann, was war da drin? Schoki und Schwarzbrot? Da war Schoki drin, und da war Pumpernickel drin und das Autoquartett. Ja, da reden wir nicht weiter drüber, warum das Autoquartett wieder drin war. Und es waren Delfine drauf. Ja, stimmt, weil du Delfine mochtest. Genau, und du hast von mir zum Arbeitsbeginn auch eine Schultüte bekommen. Also das ist wahr, die habe ich ja noch hier. Bekommen. Ja, genau, aber auch, ich weiß auch nicht mehr. Butterbrotdosen hat sie drin. Stimmt. Und die das Faultierchen. Ja, die nutze ich jeden Tag, die Butterbrotdosen. Genau. Ja, das ist sehr praktisch. Genau. Ja, nee, also, um zu den Filmen zurückzukommen, Was wir gar nicht erwähnt haben, ist ja auch, dass sich, also Moritz, der Held des Filmes, in Anführungszeichen, sein Leben sich eben auch plötzlich stark verändert. Mhm. Also sein bester Freund zieht weg, in der Schule wird der Druck immer höher und er hat einfach den Eindruck, er kann diesem Druck und diesen Erwartungen einfach nicht mehr standhalten und das nicht mehr erfüllen. Und du hattest gerade schon den Vater angesprochen, Moritz geht dann eben auch einen Tag nicht in die Schule und beichtet das seinem Vater. Mhm. Und ich hätte gedacht, okay, so genau und so pingelig wie der ist, der kriegt jetzt das Donnerwetter seines Lebens. Und der Vater sagt, gut, dass du es mir erzählt hast, gut, dass du mir vertraust. Mhm. Und wir gucken jetzt mal, wie wir dieses Problem lösen. Mhm. Genauso wie es später dann auch eine Szene gibt, wie die Eltern sich streiten. Mhm. Aber dieses Streiten sind auch so Airquotes gerade. Ja. Weil ich sage, so die Mutter regt sich halt so ein bisschen künstlich auf. So du mit deinen Zahlen, du alter Pingelkopf. Und was sagt sie noch zu ihm, weiß ich gerade gar nicht irgendwie mehr. Irgendwie sowas, ne? Also wie kann man das denn so genau nehmen? Und er wird dann sehr demütig und sagt, ja, vielleicht nehme ich das doch alles ein bisschen zu genau. Mhm. Mhm. Und in der Zeit, wo dann der Junge weg ist und seine Schwester, die Tante Pia, dazukommt. Also die Schwester vom Vater. Die Schwester vom Vater, genau. Und sie ihn wieder in diesem Arbeitszimmer sitzen sieht und dieses Schild, was er dann, das Schild ist ja auch so ein Symbol irgendwo. Genau, er hängt immer an seiner Arbeitszimmer so ein Schild, bitte nicht stören. Genau, das ist ja auch ein Symbol der Abschottung in dem Moment, ne? Ja. Und er macht das dann wieder und setzt sich in sein Arbeitszimmer und sie dreht es dann um und er kriegt es mit und ist dann sehr wütend und sagt, wenn dieses Schild jetzt umgedreht ist, dann heißt das bitte nicht stören. Und er guckt dieses Schild an und zerreißt es. Ja. Also der macht, ich glaube, der Vater macht in diesem Film wirklich so die beste Entwicklung durch. Also der wird wirklich. Also auch diese Endszene, wie er ihn auf diesem Marktplatz dann findet, den Moritz, und die beiden sich so wieder versöhnen und er ihn wieder zurückholt auch. Das ist wirklich so der Endpunkt dieser Entwicklungsreise für den Vater. Ja. Also abgesehen von der Erkenntnis, die Moritz hat, so wertvoll zu sein, wie er ist, ist eben auch der Vater eine der Personen, die was lernt. Die Mutter gar nicht so sehr, weil die hat ein Fernstudium hinter sich, die hat was erreicht in ihrem Leben. Die arbeitet das auch neben dem Fernstudium halt noch. Und so, kümmert sich um die Kinder, die kommt in dem Film auch so gut wie gar nicht vor. Nee. Ne, so ein bisschen, macht ein bisschen die Hausarbeit und dies und das. Aber der Vater ist, glaube ich, so die Person. Ich fand das aus meiner Perspektive, ich habe mit meinem Vater nie einen guten Vertrag gehabt. Mhm. Ich habe auch kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich habe gar kein Verhältnis zu meinen Eltern, muss ich dazu sagen. Ich habe die seit jetzt demnächst 4 Jahren nicht mehr gesehen und das soll bitte auch so bleiben. Und ich finde es immer schön, wenn Väter nicht als diese, na, ich komme abends um 8 Uhr von der Arbeit, wir haben uns ja gestern Abend noch drüber unterhalten, zufällig, um meine scheiß Familie nicht sehen zu müssen und die Frau soll sich gefälligst um den ganzen Haushalt kümmern. Mhm. So war es bei uns nicht, ist ein bisschen komplexer bei mir. Aber so ist er halt auch nicht, sondern er kriegt irgendwann mit so, na, es ist doch nicht so ganz richtig. Ja, das Ding, also der Vater ist ja so ein bisschen auch so eine, fast schon eine parallele Erzählung zu Moritz, der nicht in diese Gesellschaft reinkommt, weil er zu langsam ist, weil er sich über viele Sachen Gedanken macht, von denen die anderen meinen, da müsste er sich jetzt keine Gedanken drüber machen. Und der Vater geht so auf in seinem Dienst an der Gesellschaft, in seiner Position, dass er sich eben die Arbeit mit nach Hause bringt und sich dann da eben abschottet. Also auch da entzieht er sich eigentlich dieser Gemeinschaft, dieser Gesellschaft so ein bisschen. Gar nicht, weil ihm die groß auf die Nerven geht oder was böse, sondern weil er erstmal den Wert seiner Arbeit für die Gesellschaft sieht, auch so ein Stück weit, und dass das wichtig ist und so. Und da lernt er aber eben auch, dass das eben auch eine Form von Abschottung ist und die vielleicht auch nicht okay ist. Und wo er auch kein gutes Vorbild ist letzten Endes, weil er gar kein Vorbild ist, weil er nicht da ist. Er ist nicht sichtbar, er ist nicht ansprechbar in dem Moment, wenn er in seinem Arbeitszimmer ist. Und das lernt er eben auch über den Film, glaube ich. Und das ist, ich finde es total schön. Also diese Moritz und sein Vater-Geschichte, diese Beziehung, die ist total schön im Film. Ja. Also ich habe auch, weil ich mich einfach nicht mehr daran erinnert habe im Detail im Film, als er erstmal gebeichtet hat, dass er geschwänzt hat, der Moritz, ist der Vater noch so dieses, ich finde es gut, dass du es mir erzählt hast und dass du mir vertraust und so. Ich habe ja auch mal die Schule geschwänzt als kleiner Junge und so. Und dann wird er halt gefragt, warum er geschwänzt hat. Und dann erzählt er von den 4 und 5 Mathe. Und ich habe im ersten Moment gedacht so, ah verdammt, jetzt wenn es um die Zahlen geht, was so das Steckenpferd vom Vater ist, dann wird es vielleicht kippen mit dem Verständnis. Und das tut es nicht. Hm. Der Vater bleibt in erster Linie Vater für Moritz. Ja. So, der mit manchen Sachen unzufrieden ist, was in diesem Lehrergespräch später wiederkommt an dem gleichen Abend. Der sich manche Sachen anders wünschen würde, aber das heißt nicht, dass er sein Kind nicht liebt und nicht darauf eingeht. Und das finde ich total schön. Und das mochte ich einfach gerne. Und Pia ist sowieso toll. Tante Pia ist großartig. Ja, Tante kriegt auch zu wenig zu tun in dem Film. Wir flirten so ein bisschen mit diesem Dorfpolizisten da und dann, das ist vielleicht auch so ein bisschen auch so ein wildes Element in diese Familie reinzubringen. Sie hat ja, was dir gut gefallen hat, der Latzhose rum. Ja, also wir mögen beide Frauen in Latzhosen. So eine jung gebliebene eher. Ja. Weiß ich nicht. Und auch so diese ganzen Figuren um Moritz und also die Lehrer, LehrerInnen, dann die den Straßenkehrer, wo ich den Namen auch nicht mehr weiß. Hat auch keiner, wer ist noch Straßenkehrer? Dann den Polizisten und dessen Hund Dracula. Dracula ist toll. Was eben so ein wuscheliger Bobtail-Hund ist. Eigentlich ist es ein Schäferhund, der aber mal Haarwuchsmittel getrunken hat. Obwohl das auch wieder von der Katze erzählt wird und das man nicht ist, so ja, wirklich weiß, ob es der Wahrheit entspricht. Also allein für diese kleinen fantastischen Einschübe ist der Film echt super. Und die Figuren sind halt auch so nachvollziehbar und so ehrlich. Also das sind so, klar sind das irgendwo überzeichnete Charaktere, so Abziehbilder von irgendwas, aber die passen gut in diese Filmlogik rein. Das sind so Symbole für Menschen, die man in so einer kleineren Stadtgesellschaft eventuell dann auch persönlich kennt. So den Straßenkehrer, der eben nachts durch die Straßen fegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann den Polizisten, der mit seinem wuscheligen Hund immer so im Grunde genommen aus seinem Job auch nur so, ja, ich guck mal da in der Litfaßsäule, ach, du hast doch schon reingeguckt, ja, dann muss ich das ja nicht mehr machen. So, ja, ne? Genau. So, das ist so ein, so komme ich heute nicht, komme ich morgen so, vielleicht auch nicht. So ein bisschen Dimpfelmoser-mäßig. Ne? Ja, und doch. Das ist schon so irgendwie, halt so kleinstädterisch so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, einfach eine gut gewählte Größe von Gemeinschaft, um eben zu zeigen, was die DDR da zeigen wollte an sozialistischer Propaganda. Der Film hat vielleicht drei Handlungsorte, also den Zirkus in der Mitte des Films so ein bisschen für einen Moment, dann eben die Wohnung und dann eben diese Litfaßsäule. Mehr passiert da eigentlich auch nicht. Das ist ein sehr, also ich will nicht so weit gehen zu sagen, es ist ein Kammerspiel, aber es geht gerade in den Szenen mit Moritz und der Katze genau in diese Richtung. Ja, ne? Ist auch so tatsächlich. Ja, spielt halt in der Litfaßsäule, sagt auch der Filmtitel. Naja. So. Ja. Das ist auch so eine Faszination, die ich als Kind hatte. Und auch noch als junger Erwachsener, weil meine erste Wohnung, meine erste eigene war genau schräg gegenüber von so einer Litfaßsäule. Und das ist einfach ein, Litfaßsäulen finde ich einfach toll. Also das ist für mich was ganz, ganz Heimeliges, Schönes. Also, ja, keine Ahnung. Was ja fast was Altes einfach. Was heute immer noch genutzt und zum Teil auch von, gerade von so Stadtteilen, glaube ich, zum Stadtbild gehört. Ne? Was ich zu Pia noch sagen will, zu Tante Pia, ist einfach, also ich glaube, dass die Figur, so wie sie in dem Film auftaucht, sehr bewusst eingesetzt ist. Weil sie so ein bisschen durchaus, also wenn man das aus propagandistischer Sicht betrachtet oder systemkritischer Sicht auch gegenüber dem DDR-System. Es ist halt so ein bisschen gezeigt, es darf auch wilde Figuren bei uns geben, aber die spielen nicht so eine ganz große Rolle. Ja, okay. So. Die werden in ihrer, also über die Wildheit von Pia wird auch mehr gesprochen, als dass sie gezeigt wird. Ne? Also es wird erzählt, wie sie diesen Brief ins Pionierlager geschickt hat, von wegen, lauf doch mal nackig rum, weil dann könnt ihr eure Uniformen mal gleich gar nicht dreckig machen oder zerreißen. Das ist total simpel. So. Aber es wird halt auch nicht gezeigt. Und Nacktheit wäre jetzt nichts, was die DDR-Filmbranche nicht gezeigt hätte. Die sind da sehr entspannt mit gewesen immer. Aber das ist so ein bisschen dieses, wir tun so, als dürfte das alles existieren, aber wir zeigen es nicht und wir geben die Figur, der Figur, die so ist, auch nicht so einen ganz großen Raum, weil es ist halt nicht ganz so systemgewünscht, dass das alles hinterfragt oder aufgebrochen wird an Regeln. Aber wir tun so, als wäre es gewünscht, dass man zumindest mal drüber nachdenkt. Ich glaube, sie ist auch so ein Gegengewicht eben zu ihrem Bruder. Ja. Also ganz klar, gerade auch in der Situation, wo die Mutter Unterstützung braucht und deutlich wird, dass er diese Unterstützung nicht sein kann und auch nicht sein will, dass dann eben Tante Pia dazukommt. Die Kinder freuen sich dann auch. Ja. Und ich glaube, Moritz sagt auch irgendwie, oh, das Tante Pia, die ist in Ordnung. Ja, Tante Pia ist die Beste in der Familie für ihn so ein bisschen, weil die entspannt ist, weil die witzig ist. Ja. Und weil die ihn als Erste so genommen hat, wie er ist halt, weil die kein Problem damit hat, dass er so ein Trödelkind ist. Ich hatte nämlich auch oder habe auch eine Tante Pia, das ist meine Tante Nena, eigentlich Cornelia. Schönen Gruß, wenn du das hörst. Das ist auch die einzige Person, zu der ich noch so ganz losen Kontakt habe aus meiner Familie. Die ist die jüngste von den Geschwistern, also die jüngste Schwester meiner Mutter und auch die jüngste in diesem Vierergespann von Geschwistern. Und die ist halt auch nur 18 Jahre älter als ich. Also jetzt nicht so viel älter, dass man mit der nicht befreundet sein könnte. Sprich, die ist jetzt, die ist Anfang 50 jetzt. So. Und ich war mit meiner Tante immer sehr, sehr, sehr eng befreundet. War mit ihr jahrelang im gleichen Dartverein und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn ich den Kontakt wieder aufnehmen wollen würde, würde der auch wieder herrschen, weil da gibt's kein böses Blut zwischen ihr und mir. Nee. So, aber wie gesagt, ich habe damit so ein bisschen, das ist eine ganz andere, die sind halt oben in Nordrhein-Westfalen, im Münsterland und da dürfen sie gerne bleiben, dürfen machen, was sie wollen, müssen mir nichts mehr zu tun haben. Aber sie war eben auch so die Jüngste, die Wildeste, hat mich dann überall mit hingenommen, weil sie auch merkt, ich bin so ein Stubenhockerkind, habe ich versucht, ein bisschen rauszureißen und so. Sie ist auch eher so eine Tante Pia gewesen für mich. Na, meine Tante Pia ist mein Onkel Peter, den du ja auch kennst mittlerweile schon. Onkel Pia. weil der ist auch, das ist der jüngere Bruder von meiner Mama, also der ist 2 Jahre jünger als sie. Und der war lange Zeit alleinstehend tatsächlich und der hat immer Spaß gemacht mit uns Kindern. Also wenn wir rumblödeln wollten, dann war Onkel Peter immer der beste Ansprechpartner. Der hat jeden Scheiß mitgemacht. Ja. Der ist sehr muskulös, weil der Handwerker ist. Mhm. Der hat mitunter so seine Faust in den Türrahmen gestemmt und wir haben an seinem Arm, an seinem ausgestreckten Klimmzüge gemacht. So obwohl der so kompakt ist, ne? Ja, der ist nicht groß, der kommt nach meinem Opa tatsächlich. Ja. Das war auch eher ein kleiner, aber muskulös, drahtig so. Und wir sind an meinem Onkel halt auch hochgeklettert, ne? So, der hat die Arme zur Seite einfach ausgestreckt, ohne die irgendwo festzuhalten und er war unser Klettergerüst. Ja. Und der hat uns, als die Wende kam und alles geöffnet war, hat er uns mit ins Phantasialand nach Köln genommen, weil die da einen Betriebsausflug hingemacht haben und er seinen Chef gesagt hat, hier, ich nehme meinen Neffen und meine Nichte mit. Also Onkel Peter ist wirklich cool, ich mag den auch sehr. Onkel Peter ist total super, der ja. ist tiefenentspannt gewesen immer mit uns, mit dem konnten wir jeden Blödsinn machen immer. Also das ist, sowas brauchst du als Onkel oder Tante. Ich glaube, als Eltern ist es anstrengend. Ja, nee, willst du auch nicht. Willst du nicht, aber du brauchst einen Onkel oder eine Tante, der so ist. Ja. Ausgezeichneter Film. Mhm. Haben wir bei YouTube geguckt, in einer schlechten Qualität. Scheint es aber auf DVD zu geben. Ja. Nachholen. Ich glaube, den holen wir uns auf DVD und stellen wir uns ins Regal. Der ist auch nicht langweilig. Also nee. Das ist was mir auch aufgefallen ist. Du kannst diese Filme oft sehr gut noch gucken. Die verlieren nicht an, weiß ich nicht, also die sind nicht irgendwie zu langsam oder so. Das hatten wir letztens mit Hokus Pokus auch schon so. Den könntest du heute exakt so drehen, der würde exakt so noch funktionieren. Mhm. Die Katze würde anders aussehen natürlich. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieser DDR-Charme, der da mitspringt. Aber da Technik in dem Film nicht vorkommt und keine Rolle spielt und keiner da am Rechner oder Computer oder am Gameboy sitzt, ist ja auch nicht dated oder sowas. Also der könnte ja auch, also wenn die alle ein bisschen anders angezogen werden, wobei das geht auch noch. Das ging ja auch. Das ist wieder modern. Ja, das ist das Ding. Apropos wieder modern, wir gehen zum nächsten Film. Ja. Weil wir uns doch schon relativ lange an diesem hier aufhalten, was ja auch wert gewesen ist. Mhm. Lass uns doch mal über Paul und Paula reden. Lass uns mal über Paul und Paula oder die Legende vom Glück ohne Ende reden. Ja. Du hast mir, glaube ich, ewig in den Ohren gelegen, dass wir diesen Film mal gucken sollen. Es ist halt ein Kultfilm der DDR. Die DDR-Filmproduktion, die DEFA, hat viele gute Filme gemacht, finde ich. Vor allem die Märchenfilme liebe ich heiß und innig. Mhm. Wir haben diese Märchenfilm-Variation von Becky nicht komplett übernommen. Nee, wir haben so eine Mischung. Wir haben gesagt, wir machen eine Mischung draus. Und Paul und Paula ist einfach einer der Filme, die unfassbare Klassiker sind. Also ich habe nicht nach dem Gucken, ich möchte da mal einhaken, nicht ganz verstanden, warum. Weil der Film vieles erzählt, von dem ich nicht glaube, dass es typisch DDR ist. Also eine alleinerziehende Mutter, die versucht, eine neue Bindung aufzubauen, schön und gut. Aber dann diesen verheirateten Mann, der dann eine wilde Beziehung eben zu dieser alleinerziehenden Mutter nebenher führt, um dann das exakte Gegenteil von dem macht, was wir eben besprochen haben, nämlich aus diesem Establishment, aus dieser Gesellschaft ausbricht. Mhm. Also Paul und Paula finde ich viel kontroverser und viel provokativer, als es das jetzt dieser Moritz-Film gewesen ist. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der so so ein Klassiker geworden ist. Also ich darf mal kurz die Handlung bitte versuchen zusammenzufassen. Das ist gar nicht so einfach. Paula, wie du schon gesagt hast, ist eine alleinerziehende Mutter, hat gerade das zweite Kind bekommen im Krankenhaus. Der Arzt gibt ihr noch mit auf den Weg, so jetzt ist aber mal Schluss mit Kindern, weil das nächste überlebst du nicht, Fräulein. Und sie liebt aber ihre Kinder und sie liebt eigentlich auch den Mann, der aber nicht bei der Geburt dabei war. Das war in der DDR auch noch nicht üblich damals, glaube ich. Und kommt nach Hause und der Typ, von dem das Kind ist, ist dann gerade mit einer anderen am Schnacksen. Mhm. Nackt tanzen. Sie schmeißt ihn achtkantig raus. Er ruft noch so durchs Treppenhaus, als sie ihn rauspfeffert, ob er nicht wenigstens wissen dürfe, ob das Kind ein Mädchen oder ein Junge ist. Wo man sagt, na, hättest du vielleicht mal im Krankenhaus melden können, also wenn es dir wichtig wäre so. Das heißt, sie schließt ihn komplett aus. Sie sagt, nee, dann sind das jetzt meine Kinder und ich kümmere mich alleine um diese Kinder und fertig. Also sie hat so ein bisschen einen Freund und Unterstützer in Form eines Autobesitzers, dessen Namen ich aber leider vergessen habe tatsächlich. Autohausbesitzers? Nee, der besitzt dieses Auto. Ja, also schon mal ein Auto zu besitzen ist ja viel wert. Ist das so? Also, Autobesitzer zu sein, ist ein Statussymbol gewesen in der DDR. Ja, du hast 18 Jahre und länger auf ein Auto gewartet. Ja, weil dieser Begriff, ich bin ein Autobesitzer, das ist jetzt so. Stimmt. Ich denke, das ist für mich halt noch so ein bisschen ein Stück weit normal, weil ich mit Menschen aufgewachsen bin, die einfach, wenn ihre Kinder geboren wurden, haben sie die für ein Auto angemeldet. Ja, damit die, wenn die einen Führerschein haben mit 18, ein Auto vielleicht kriegen. Das ist, Autobesitzer ist so wie Geschäftsführer oder sowas irgendwie. Ja, also es ist einfach ein Stück weit Mobilität und Freiheit, die du sonst nicht hattest. Du bist halt sonst immer auf Züge und Straßenbahn und sonstiges, Fahrrad vielleicht noch angewiesen gewesen. Spannend. Um von A nach B zu kommen. Es hatten einfach nicht so viele Leute ein Auto. Also, dass das so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass man danach benannt wird, er ist ein Autobesitzer. Das finde ich jetzt gerade krass. Ja, naja, das ist, du weißt halt sonst auch nicht viel, was er macht. Er hat noch eine Datscha irgendwo, also so ein Gartenhäuschen, Bungalow, irgendwas an einem See, das ist auch schon viel wert. Der unterstützt sie und ist so ein bisschen ihr Verehrer und sie nutzt es gerne, dass er ihr hilft, aber findet ihn jetzt nicht unsympathisch, aber nicht attraktiv genug, um eine Familie mit ihm zu gründen, in erster Linie. Und im Haus gegenüber wohnt Paul, der eine klassische Karriere für die DDR hinter sich gebracht hat, also Studium, Armee, NVA. Und der trifft eines Abends auf Ausgang auf die Tochter von Zirkusleuten. Die haben so ein Wanderzeug, also die ist auch schon groß, die Tochter, erwachsen und so. Und sehr sexy. Und das wird relativ schnell klar gemacht im Film. Okay, die ist eigentlich nur drauf aus, mit jemandem zusammen zu sein, der abgesichert ist. Ja. Und Paul ist Ingenieur oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß es gar nicht mehr, weil die Berufe nicht so eine große Rolle spielen. Also hinterher ist er eher so ein Geschäftsmann, der so Sachen abwickelt oder so einfällt. Ja, irgendwie so ein Repräsentant. So ein wie heißt denn das? Ja, da gibt's einen Begriff für. Ja. Salesman. Nee. Irgendwie, Attaché. Kulturattaché ist sowas Ähnliches. Also so jemand, der einfach Interkulturelles pflegt, auch so ein bisschen. In Japan nennt man Diplomatie, das Salaryman. Irgendwas, sowas, ne? Und für eine große Firma arbeitet und so. Und die Ehe ist nicht besonders glücklich. Da gibt es zwar auch ein Kind, aber die Ehe ist einfach nicht besonders glücklich, weil die Frau halt einfach auf die Sicherheit aus war. Ist dann auch ganz stolz, dass sie eine Plattenbauwohnung haben, weil die echt was war. Also mit Fernheizung und allem drum und dran. Und nicht cool. Ihre Eltern mögen ihn halt auch nicht. Ihre Eltern mögen ihn überhaupt nicht und nutzen eigentlich auch da nur die Abgesichertheit über den Job aus so ein bisschen. Und er ist dann mal so ein bisschen allein auf weiter Flur. Und auch das Kind wird so ein bisschen gegen ihn aufgestachelt, immer der Sohn, den er hat. Und dadurch, dass die halt gegenüber wohnen, begegnen die sich zwangsläufig irgendwann und verlieben sich auch so ein bisschen ineinander. Das ist eine sehr intensive Liebesgeschichte. Paul trennt sich irgendwann auch von seiner Frau. Oder naja, mehr oder weniger einvernehmlich, weil die hat dann auch was am Laufen mit seinem Arbeitskollegen. Genau. Er und Paula kommen zusammen. Gibt dann auch noch ein drittes Kind, was zu einer dich nachhaltig prägenden Szene geführt hat am Ende. Dauert ein bisschen, bis die zusammenkommen, richtig intensiv. Also die haben erst ein paar sehr schöne Liebesnächte miteinander, aber Paul will sich da noch nicht festlegen, dass er sich von seiner Frau trennt. Weshalb Paula mit diesem Autobesitzer anwendet, einfach weil sie auch ein Stück weit Sicherheit braucht, weil sie K.O. ist, weil irgendwas nicht läuft. Es sind viele tragische Elemente im Film. Triggerwarnung, ihr Kind wird überfahren. Man sieht es zwar nicht, aber also der läuft auf die Straße und dann gibt es eben diese Reaktion da drauf und wie die Leute reagieren. Genau. Du hast Reifen quietschen und Das kommt auch sehr plötzlich. Das ist so eine Szene, wo Paula auch einfach durch ist mit Nerven und die Kinder ihr auf den Keks gehen und sie beiden quasi rausschmeißt, geht spielen. Ja. Und in dem Moment wird halt das Kind überfahren, der Sohn. Die Tochter ist noch da, die Große. Und sie ist dann so ein bisschen einfach mit den Nerven durch und sagt, okay, sie braucht jetzt keine große Liebe und keine großen Gefühle mehr. Sie will einfach die Sicherheit haben und lässt sich eben auf diesen Autobesitzer eben ein, was Paul nicht haben kann, und er kämpft dann um sie. Es gibt diese legendäre Szene, wo er sich mit dem Hackebeil Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft, was extrem übergriffig ist. Nicht die einzige übergriffige Szene. Der hat viele Problemstellen, der Film, aus heutiger Sicht. Ja, nicht nur eine. Vorübergehend sind sie dann sehr glücklich miteinander, bis Paula eben wieder schwanger wird und das Kind auch haben will. Und der Arzt zwar sagt, so, Mädel, das geht nicht, du kannst nicht noch ein Kind auf die Welt bringen, das überlebst du nicht. Und sie sagt dann so, nicht eine winzig kleine Chance, so, also gar keine Chance. Und der sagt, nee, eine winzig kleine, aber ich würde es dir trotzdem nicht raten. Und es endet mehr oder weniger mit der Aussage einer Stimme aus dem Off. Paula hat die Geburt dieses Kindes nicht überlebt. Genau, und du siehst am Ende dann, wie Paul mit den Kindern, mit den beiden Kindern, also Paulas Tochter, der Großen, die nicht von ihm stammt, und eben dem gemeinsamen Kind in so einem großen Doppelbett liegt, quasi. Eine Sache, die mir in diesem Film im Gedächtnis geblieben ist, sind Einstellungen von Gebäuden, die gesprengt werden. Ja. Immer und immer wieder. Und das ist auch eine letzte Einstellung, wie so ein, also auch diese Szene, sie hat das Kind, die Geburt des Kindes nicht überlebt. Entweder geht es voran oder es kommt hinten dran, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr, ist eben auch wieder so ein einstützender Neubau. Mhm. Pun intended. Das kommt hinten dran. Also du siehst Paula in die U-Bahn laufen und sie verschwindet quasi im Dunkel der U-Bahn-Unterführung Und dann kommt dieser Satz, Paula hat die Geburt des Kindes nicht überlebt und dann stürzt eben wieder irgendein ein Gebäude ein oder wird gesprengt. Der Film ist an manchen Stellen derartig surreal, dass ich in meiner Letterboxd-Review den einzigen Satz geschrieben habe, David Lynch hätte seine Freude an diesem Film. Ja. Weil das oft nicht zusammenhängt. Es gibt in der Mitte dann so eine von diesen Liebesnächten, die artet dann eben auch in einem ziemlichen Saufgelage aus. Mhm. Also die kriegen dann ein gebratenes Hähnchen ins Bett und all das. Und wachen dann so in so einem Traum, hätte ich fast gesagt. Wobei das auch nicht so ganz trennscharf ist, ob es jetzt ein Traum ist oder eine Fantasiesequenz. Mhm. Das ist nicht so wirklich ganz klar. Auf so einem Piratenschiff auf oder irgendwie sowas. Und es ist fast wie so eine Szene aus diesem Robin Williams Hook-Film. Mhm. Also sehr, sehr bunt, mit sehr vielen Leuten, einem ziemlichen Feiergelage. Und so, die ganzen Szenen sind also sehr symbolträchtig. Das steht immer für irgendwas. Mhm. Wo ich denke, klar, man kann hingehen und kann Symbole hinstellen und die irgendwas erzählen lassen. Demgegenüber steht dann aber doch dieses sehr sachliche, die Geburt des Kindes nicht überlebt. Ja. So, auf der einen Art ist der Film so ausladend und bunt und extravagant und eskalierend. Mhm. Und auf der anderen Art gibt's halt immer wieder Stellen, nicht nur diese eine, wo der Film so ultra sachlich und konkret ist. Und das sind so Sachen, die mich da wirklich total irritiert haben, weil es, also im Gegensatz zum vorherigen Film, weswegen das ein ganz schöner Vergleich ist, dieser Spagat zwischen Fantastik und Realität nicht so ganz gelingt. Also man weiß oft nicht, wie das ineinander hängt und ob das jetzt eine Traumsequenz ist oder ob das wirklich jetzt passiert, so in dem Sinne. Das fand ich schwierig. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob dir das tatsächlich aufgefallen ist, weil es relativ versteckt ist. Ich habe das auch dieses Mal erst beim Gucken entdeckt. Das ist ja Paulas Familie. Sie erzählt, dass sie irgendwann aus einer alten Flusserfamilie kommt, die immer die Flüsse befahren haben, Waren transportiert haben. So ein bisschen eben die Rumreisenden waren, die Unruhigen, die so zu Hause auf dem Fluss waren, auf dem Wasser, das ständig in Bewegung ist. Und dieser Geist wohnt ja auch Paula inne. Also das hat sie ja geerbt. Auch das Fantasievolle, dieses unfassbar Lebenshungrige, was sie ja auch ausstrahlt. Sie will ja immer noch mehr. Ich musste, als wir den jetzt geguckt haben, ganz oft an einen Song denken von der Band Silly mit Tamara Dunn, so eine sehr bekannte DDR-Band eigentlich. Die sogar ich kenne, das heißt was. Die sogar du kennst, das heißt was. Und da gibt's einen Song über eine Frau, die eben auch irgendwie, die nicht genug kriegt vom Leben, die eigentlich schon total fertig und kaputt und verlebt ist eigentlich, aber nicht innerlich so. Also irgendwie so eine kleine Frau und so eine große Lust geht die Songzeile, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich komme gerade nicht genauer drauf. Hört euch das einfach an. Hört ohnehin mehr Silly, finde ich. Ja. Und die Pudis, die den Soundtrack zu Paul und Paula beigesteuert haben. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Und das hat mich aber unfassbar an Paula erinnert. Die ist einfach unfassbar lebenshungrig. Die ist lebensbegeistert, die ist fröhlich, die steckt irgendwann diese ganze Kaufhalle mit Singerei an, wenn du dich erinnerst, wo sie an der Kasse sitzt. Ja, und diese Musical-Nummer. Und dann singen die alle mit, weil sie so fröhlich vor sich hin trällert, weil sie so glücklich über diese Beziehung zu Paul ist in dem Moment. Und das ist einfach so ein funkensprühender Mensch, der da gezeigt wird, der aber damit einfach fehl am Platze ist in der DDR so ein Stück weit. Ich hab sie tatsächlich bipolar wahrgenommen. Also da ist eine wie auch immer geartete manisch-depressive Störung bei ihr durchaus, weil es gibt halt Sequenzen, wo sie halt wirklich niedergeschlagen am Boden zerstört ist und so weiter und so fort. Man muss nicht immer alles pathologisieren, das ist Käse. Aber dann gibt's eben Szenen auch, wie sie dann nach einer dieser Liebesnächte zurück auf die Arbeit und sie geht und sie arbeitet irgendwie in dieser Pfandrückgabe. Ja. Die Kerle stehen da und die flirten sie sowieso schon die ganze Zeit an. Und sie steht da, glaube ich, in der Unterwäsche oder irgendwie sowas. Was war das? Sie hat irgendwie vergessen, ihren Arbeitskittel überzuziehen. Ja. Die haben so Arbeitskittel halt und sie hat ihre normalen Klamotten ausgezogen, aber sie hat vergessen, ihren Arbeitskittel drüber zu ziehen. Sie ist da total euphorisch und die Kerle, also wie die Hunde am Sauern. So, und also sie ist halt auf der anderen Art, wie du gerade schon sagtest, so komplett überschwänglich und glücklich und all das. Und Ich weiß nicht, ist das eine Sache, die verbreitet war? Hat das System die Leute psychisch krank gemacht? Weiß ich nicht. Ich habe mich mit dem Teil der DDR nicht beschäftigt, wie es da um psychische Gesundheit bestellt war in dem System oder auch nicht. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. was mein Eindruck ist von vielem, was ich mitbekommen habe. Also ich würde meine Mom durchaus auch als lebensfreudigen Menschen bezeichnen, ja, die einfach alles mitnimmt, was irgendwie geht. Und die war gut aufgehoben, auch in der DDR. Die konnte da vieles tun und war als Lehrerin wohlgelitten und gut anerkannt auch und hatte ihren Stand in der Gesellschaft. Die war unfassbar froh, als sie nach der Wende reisen konnte, als sie einfach auch Zugang zu verschiedenen anderen Dingen bekommen hat, die in der DDR so häufig nicht da waren. Und die sich noch mehr ausprobieren konnte, Hobbys finden konnte, die sie vorher vielleicht nicht gehabt hätte und Ähnliches. Und ein Stück weit waren einfach die Grenzen der DDR für solche Menschen, wie Paula es ist und vielleicht auch für meine Mom, weiß ich nicht, wie es meiner Mom gegangen wäre, wenn sie in der DDR länger gelebt hätte. Ich weiß es nicht. Zu eng. So, also da war einfach so ein Stück weit, wo Moritz in der Litfaßsäule zeigt, dass kein Platz für Ausreißer und Außenseiter und Alleinlebenwollende ist in dem Sinne, zeigt halt Paul und Paula, es ist auch nicht für Leute, die auf der Suche nach Gemeinschaft sind, aber sich nicht diesem Einheitsbrei angleichen wollten, ja, so ein Stück weit. Das kriegst du in Paul und Paula ja auch in dem Punkt mit, wo Paul sich dem Ganzen entziehen möchte, nicht mehr in der Wohnung wohnen, sondern eben in dieser Hütte, genau, in diesem Schuppen, wo er dann ja zwischendurch auch mit Paula Sex hat, und seine Arbeitskollegen ihn dann abholen, und er ist da total verlottert mit der Lederjacke und unrasiert und sie ziehen ihn halt trotzdem mit, weil er da einfach noch einen Job zu erledigen hat. So. Und da hat er halt auch hart keinen Bock drauf in dem Moment. Die richten ja auch seine Ehe für ihn quasi wieder. Ja, ne? Die haben ihm schon eine Sektflasche mitgebracht, die er als Entschuldigung an seine Frau mitnehmen soll und ein Geschenk und hast du nicht gesehen und jetzt zieh dich mal an und richte das mal mit deiner Frau wieder, so. Also das war schon sehr eingriffig, auch von dieser DDR-Gemeinschaft, sage ich mal, an vielen Stellen. Das war, glaube ich, auch eine Sache, die man schön in Gundermann sehen konnte, einen Film, den wir hier nicht besprochen haben, aber vielleicht hätten besprechen sollen, weil er, glaube ich, ganz viel von diesem politischen System eben auch zeigt. Ich weiß nicht, wie akkurat der im Gundermanns Leben ist, weil Gundermann mir vor diesem Film einfach kein Begriff war. Da sieht man aber ganz viel so dieses Parteigebaren auf der einen Seite und dann aber auch eben so dieses Stasi-Gebaren auf der ganz anderen. Und wie eng das aber dann doch miteinander verzahnt ist irgendwo. Wohingegen man hier dann doch sieht, wie viel Druck eben dann auch von Vorgesetzten kommt, die ja wahrscheinlich dann auch sehr parteinah sind und dann versuchen, die Werte aufrechtzuerhalten, auch für ihre Mitarbeitenden. Das fand ich sehr spannend, also dann auch zu sehen, zu versuchen, da auszubrechen. Und allein dadurch könnte ich mir eben diesen Kultfaktor, der sich jetzt eben auch über die Existenz der DDR herweggerettet hat. Also viel würde ich ja mit so Ostalgie tatsächlich betiteln. Gerade auch so, allein die Tatsache, dass das Sandmännchen bis heute überlebt hat, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor von Ostalgie. Ja. Dass einfach ein Großteil der Bevölkerung sagt, nein, wir ziehen das MDR-Sandmännchen einfach vor dem NDR-Sandmännchen. Das war auch einfach nicht so, das sah aus wie ein Schifffahrtskapitän. Ja, genau. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Das ist hier nicht. Das ist ein sehr rebellischer, sehr lauter Film. Also das hätte ich so nicht erwartet von einem DDR-Film. Was ich dazu sagen möchte ist, wir haben den Film in der Onleihe der Leipziger Bibliothek online am Computer geliehen. Also wenn ihr das habt, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Bibliothek zu nutzen, holt euch eine Büchereikarte. Die kosten oft nicht mehr als 10, 15 Euro im Jahr. Wenn ihr Hartz IV empfangt, oft sogar noch viel, viel weniger, dann ist das reduziert oder gegebenenfalls kostenlos. Macht euch da schlau. Eine Büchereikarte ist Gold wert. Und eine Onleihe, wir haben den Film da aussuchen können und dann einfach wie bei YouTube oder bei Netflix oder sowas gucken können. Also das war überhaupt nicht kompliziert. Ich habe mich da eingeloggt mit meinen Daten und konnte mir den Film raussuchen und wir haben zufällig gesehen, dass es den da gibt. Die DVD hätten wir wahrscheinlich auch kriegen können, weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt. Aber wir konnten den einfach spontan an dem Morgen gucken. Da war er verfügbar. Und manchmal findet man da wirklich Sachen, die man nicht bei Netflix kriegt und sonst auch nicht mehr nirgendwo in keiner Bibliothek. Also das ist für mich Bibliothek ist immer eine Empfehlung, egal wo ihr seid. Auf jeden Fall. Wir haben hier auch eine kleine Stadterbibliothek in Mokau. Selbst die ist extrem gut ausgestattet mit den neuesten Blockbuster-Filmen auf DVD und Blu-ray. Ja. Also das muss man wirklich sagen. Also da nochmal eine Lanze brechen bitte für die öffentlichen Bibliotheken. Auf jeden Fall. Und hingehen. Da bleiben und lesen ist immer kostenlos. Ja. Ne, es ist da warm. Man kann wahrscheinlich noch irgendwo einen Becher Wasser trinken. Es gibt Toiletten. Sehr saubere Anlagen. Sehr sauber. Die Leute sind in der Regel freundlich. Also ich habe es noch nie erlebt, dass man in der Bibliothek von irgendwem angepumpt worden ist. Und ich nutze das irgendwie seit 15 Jahren sehr regelmäßig, auch damals in meiner Heimatstadt schon meinen ganzen Lesekonsum, auch Comic-Konsum, je nachdem, wie die Bibliotheken ausgestattet sind, ist auch da sehr viel Angebot vorhanden. Und als wir das letzte Mal da waren, zusammen waren wir in der Comic-Ecke oben, da saßen auch zwei junge Männer, die sich einfach unterhalten haben in normaler Lautstärke. Also auch dieses Verhuschte, von wegen, man muss leise sein. Die haben Magic gespielt, aber ja gut. Ja, was auch immer. Aber das war auch nicht so dieses Verhuschte, ihr müsst leise sein. Und das ist auch nicht mehr. Gar nicht, das ist nicht mehr. Wenn du da nicht poltern durch die Gegend rennst, du wirst nicht, pst. Nee. Dann bist du irgendwo in der Nationalbibliothek oder sowas, wo wirklich, oder in der Unibibliothek, das schon. Aber in den öffentlichen Bibliotheken, das ist längst nicht mehr so, dass man da irgendwie nicht mehr reden darf oder sowas. Also das kenne ich nicht. Also da nochmal bitte eine Lanze für brechen. Ja. Und erklärt euren Freunden und Familien, dass man bitte auch eine Bibliothek nutzen soll. Ganz, ganz tolle Sache. Also wenn wir neulich mal nochmal ein kleiner Hinweis auf die KulturpessimistInnen, die das Ganze ja auch so ein bisschen initiiert haben, als ich spontan die Hilda-Comics brauchte und ich war ja krankgeschrieben, habe ich dich in die Bibliothek geschickt und du hast die dir eben besorgt. Ja. Du hast ja eben Geld ausgeben müssen, was wir nicht gehabt hätten. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich geile Nummer. Ja, das ist einfach irgendwie da. Ne? Es ist einfach toll, weil es ist halt wirklich dieser Einmalbetrag, den man für diese Jahreskarte sich leisten muss. Und 15 Euro im Jahr, rechnet das mal auf den Monat runter. Das ist ein bisschen mehr als ein Euro. Das ist unfassbar. Und das ist ein wahnsinnig breites Medienangebot. In der Regel sind die Büchereien auch untereinander vernetzt, wenn ihr irgendwas bestellen wollt, weil ihr es dringend braucht. Geht auch das mit ein bisschen Dauer und Wartezeit, geht auch das in der Regel. Es ist einfach ein Wahnsinnsservice, der viel zu selten dieses positive Feedback bekommt. Genau. Zurück zum Film. Zurück zum Film. Intermezzo, aber wichtig. Ja. Am Ende driftet der Film derartig ins, ich will nicht sagen lächerliche ab, aber er wird albern. Und das ist pathetisch. Pathetisch kommt noch dazu, weil Paula sich ja, wie gesagt, irgendwann von ihm trennt und dann mit diesem Autobesitzer, ich finde diesen Begriff immer noch so faszinierend. Ja, aber guck mal, Paul fährt auch mit Fahrgemeinschaft, weil nur einer von denen ein Auto hat. Das ist immer der gleiche am Steuer. Das ist schon richtig. Aber der Begriff passt halt auch, aber es schwingt so viel damit. Das ist das Ding, was mich so fasziniert, glaube ich, gerade. Und sie zeigt ihm, oder er zeigt ihr dann, also dieser Autobesitzer, diese Dacia, diese Ferienwohnung, und sagt ihr, du kannst jetzt hier wohnen und ich kann für dich sorgen und verspricht ihr alles. Und für dein Kind ist Platz. Für dein Kind ist Platz. Und versucht ihr das Gleiche zu vermitteln, wie die Rummelplatz-Dame am Anfang in Paul gesehen hat. Also ihr das Versprechen zu geben, du bist hier abgesichert. Und vorher hat Paul halt tagelang vor ihrer Tür kampiert und hat mitgekriegt, wie der Autobesitzer da ein- und ausgegangen ist und hat dann auch irgendwann, ist mit dem Beil da rein, hast du nicht gesehen. Gab's da nicht auch dieses Zitat in Sonnenallee? Ja, genau. Das wäre ich noch drauf gekommen. Schön, dass du es schon ansprichst. Ja. Ich habe Sonnenallee damals im Kino gesehen, ne? Den Film über die Wendezeit, wo sich der eine diese tolle Rolling Stones-Platte kauft, die dann keine Rolling Stones-Platte ist und so. Und da gibt's die Szene, wo die Hauptfigur eben auch bei der Freundin an die Tür hämmert und mit ihr sprechen will im Teenageralter und so. Und dann kommt eine Nachbarin vorbei und sagt, na, Beilchen gefällig? Und ich habe als Einzige in diesem Kino laut gelacht an der Stelle, weil ich halt die Paul-und-Paula-Szene kannte und das so eine klare Referenz auf Paul und Paula war. Das ist unfassbar. Also er wird da so schon übergriffig. Und er kampiert ja vorher auch schon tagelang in einem Treppenhaus vor ihrer Tür. Das meinte ich gerade. Steigen immer alle drüber. Genau. Ja. Kampiert er also und wird dann also in dem Sinne übergriffig, weil er dann mit den beiden mitläuft. Also in der Szene, wo der Autobesitzer ihr dieses Häuschen zeigt, läuft daneben her. Dann sitzt er am Strand mit den Kindern am Spielen und Paul spielt mit den Kindern am Strand und sitzt daneben und sowas. Und das ist auch so eine Szene, wo ich denke, das ist dann auch fast schon surreal, was da gerade passiert und sehr abwegig. Und also wo du ganz klar merkst, so er kann dann auch die Grenzen nicht einhalten, sie kann sich auch nicht klar äußern. So, das ist also auf beiden Seiten eine sehr übergriffige Beziehung zueinander. Und es ist ja am Ende des Tages auch nicht so, dass das Happy End ist, die beiden kommen zusammen, sondern sie stirbt bei der Geburt des Kindes und er übernimmt dieses Kind. Ja. Aber auch ein Stück weit, um noch was von ihr zu bekommen. Das hat mich so ein bisschen an das Ende von Being John Malkovich erinnert. Den ich noch nicht gesehen habe. Dann spoilere ich das nicht. Aber das hat eine total ähnliche Stimmung am Ende. Yeah. So was sehr Gruseliges irgendwo, sowas sehr Surreales, sowas so, das lässt sich einfach mit einem Tritt in die Magengrube zurück. Das ist so richtig krass gewesen. Es ist schlimm, also das ist tatsächlich, es ist mir jetzt dieses Mal zum ersten Mal aufgefallen, einfach weil ich mich mittlerweile viel mehr mit diesen Love Tropes und Filmen beschäftigt habe. Und Paul und Paula ist ein Paradebeispiel für dieses Mann verhält sich übergriffig, ist ein Stalker im Zweifelsfall schon, weil er wirklich überall hinfolgt, er nistet sich bei diesem. Der hat, glaube ich, eine Schlosserei, wenn ich es richtig, also eine Autoschlosserei. Ja, genau, weil er bietet der Tochter nämlich eine Lehre an. Also sagt, die kann ja dann später bei mir mit einsteigen in die Autoschlosserei und so. Und mistet sich bei dem in der Datsche mit ein und fährt, sitzt dann einfach, auch als sie da hinfahren zu der Datsche, sitzt schon, einfach im Auto. Sitzt da halt schon und auf der Rückbank so. Und der Autobesitzer weiß halt auch nicht, was er damit machen soll, so richtig. Und Paula wehrt sich auch nicht dagegen, schmeißt ihn nicht raus. Aber das ist so, sie duldet das, aber ich glaube auch, um ihn als auszuwischen, so ein Stück so, weit. So ein bisschen irgendwie. Und der Film will halt auch erzählen, okay, das ist natürlich die große Liebe zwischen Paul und Paula, also muss das ja irgendwie so zusammenkommen. Das ist eben aber so dieses Love-Trope, ein Typ verhält sich übergriffig und die Frau fällt deshalb, falls in love with him dafür. Und das ist halt einfach so ein Ding. Auf der anderen Seite ist so ein bisschen noch, glaube ich, Paula auch in diesem Modus immer noch im Schock über den Tod ihres Kindes, den sie nicht ganz verwunden hat und so diese Resignation, ich will eigentlich gar nicht mehr, und lässt Paul so ein bisschen mitlaufen in der Hoffnung, dass diese sachliche Beziehung zum Autobesitzer vielleicht doch noch nicht der Schlusspunkt für ihr Leben ist, mehr oder weniger, weil Paula einfach für sich selber auch erkannt hat, dass sie eigentlich kein Mensch ist, der mit was Sachlichem gut umgehen kann. Ja, stimmt. Und sie hofft, glaube ich, schon, dass Paul sie da rausreißt, dass er hartnäckig genug ist, dass er stark genug dafür ist. Aber das ist halt trotzdem so eins dieser toxischen Love-Tropes in diesem Film, die sehr schwierig sind. Ist die Frage, ob es da nicht doch vielleicht ich weiß nicht, wie die Wahrnehmung amerikanischer Filme in der DDR war, ob das überhaupt verfügbar, wahrscheinlich nicht. Nicht so viel. Nicht so viel. Das hätte ich gesagt, vielleicht ist es auch parodistisch gemeint, weil so komplett überspitzt kann man das eigentlich nicht ernst meinen. Also das ist für mich so ein zweischneidiges Pferd, Entschuldigung. Ja. Genau. Ja, kann gut, also das weiß ich eben tatsächlich auch nicht, weil mir da einfach wirklich sehr viel Fachwissen fehlt über DDR-Filmgeschichte insgesamt. Es ist ein sehr skurriler, sehr faszinierender und auch ein guter Film, der aber dann doch ein bisschen ratlos zurücklässt. Das ist so ein bisschen meine Bottomline für den Film. David Lynch ist schon tatsächlich sehr treffend. Also wir haben jetzt letztens Eraserhead gesehen. So sein erstes Feedback, so, ne? Der ist noch schlimmer, also er lässt mich noch ratloser zurück als Paul und Paula. Aber es gibt viele Sachen in Paul und Paula, die ich mit dem Kopf nicht erfassen kann. Wo ich einfach ein Gefühl habe. Ja, du weißt, die sind irgendwie gemeint, aber du weißt gerade nicht, wie. Genau. Ja. Und das ist so ein... ich glaube, der Film ist auch deshalb so toll, weil er immer wieder, auch wenn man ihn guckt, ganz viel Emotionen auslöst. Also wie du sagst, das ist ein Tritt in die Magengrube. Das ist halt was, das kannst du nicht logisch erfassen. Nee. So. Das ist so ein... Und ich glaube... Es gibt bestimmt Menschen, die das auch analysieren und fachlich darlegen können, was da passiert. Aber als normaler Filmrezipient oder Filmrezipientin sitze ich da bei dem Film und ich leide mit den Figuren. Ja. Ich freue mich mit den Figuren auf einer ganz, ganz tiefen Ebene, was auch unfassbar lange nachhalt. Also es ist nicht so ein oberflächliches, wir spielen nette Musik drüber und mit der kriegen wir euch schon bei der richtigen Emotion zum Weinen an der richtigen Stelle so, was ja viele moderne Filme machen. Es ist geile Musik, da wollte ich noch kurz drauf kommen. Die Pudis. Also ganz legendär ist dieses Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Genau. Klare Aufforderung zum Sex, ja. Aber noch schöner, also eins meiner Lieblingslieder von den Pudis ist ja dieses, wenn ein Mensch lange Zeit lebt. Das hast du mir vorgesungen und weil du so begeistert bist über dieses Lied, hast du mir das andauernd vorgesungen. Wenn Kathi singt, ist das meistens nicht so schön. Die Rückfahrt von Gundermann war anstrengend. Ich hab dich lieb und hab mich gefreut, dass du dich so über diesen Film begeistern kannst. Aber du solltest nicht singen. Nee, ich habe bei Gundermann auch während des Films viel mitgesungen. Gott sei Dank hat Gundermann laut genug gesungen, dass man es nicht so gehört hat. Ja, ja. Aber ich meine, das ist nicht böse, aber es ist... Nee, das ist, ich weiß, dass ich nicht singen kann. aber das ist tatsächlich... der Soundtrack macht viel auch mit dem Film nochmal aus. Also es ist auch so typisch, die treten dann ja auch selber noch auf in einer Szene, in dieser Disco-Szene. Ne? Genau. Spielen sie dann ja auch noch den Song zu dieser Szene im Hintergrund. So, das ist ein sehr, sehr ostdeutscher Film und dann passt natürlich auch eine legendäre ostdeutsche Band da sehr gut hin. Gut, hast du noch was Wichtiges vergessen zu diesem Film? Sonst würde ich jetzt diesen Teil der Sendung beenden. Nee, ist, glaube ich, alles gesagt. Die Kettenszene noch auf dem Bett ist fantastisch. Auf dem Schiff, wo Paul und Paula im Bett liegen. Ja. Paul schläft, Paula ist wach und sieht, wie ihre Familie, ihre Ahnen quasi alle um sie rumtanzen. Und während sie das tun und diese Musik läuft, spannen sich Ketten um das Bett und so große Ankerketten und fesseln Paul an dieses Bett und an Paula und sie freut sich tierisch drüber. Das, so, das was ist sie den halt halten will. Das ist also eine dieser Schlüsselszenen auch in diesem Film. Sehr surrealen Schlüsselszenen tatsächlich, genau. Gut, wir hören uns wieder im zweiten Teil, da geht's um Märchenfilme. Die Goldene Gans und was war der vierte? Die Goldene Gans und Three Wishes for Cinderella. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Den ich ja angeblich nicht mag. Nee. Weil der Prinz nur komische Haare. Was reden wir dann später drüber? Was ich dir aber unbedingt auch noch zeigen muss, und ich glaube, den wirst du vielleicht noch anders empfinden als Paul und Paula, ist Spur der Steine. Auch ein DEFA-Film mit Manfred Krugenalter. Gibt's bei YouTube.